Fragen und Antworten. Warum ist das Opfer so zentral für die moralische Autorität? Opfer bedeuten in Wirklichkeit, dass man etwas Gutes für etwas Besseres aufgibt. Man könnte das sogar als Erreichen einer höheren Ebene betrachten. Wenn jemand eine Vision hat, die ihn selbst transzendiert, die auf eine wichtige Sache oder ein wichtiges Projekt, mit denen er emotional verbunden ist, fokussiert ist, besteht der wahre Weg des geringsten Widerstandes darin, den Dienst über sich selbst zu stellen. Für diese Menschen ist das gar kein Opfer. Außenstehenden würde es wie ein Opfer vorkommen, weil der Betreffende sich etwas Gutes versagt, was er jetzt haben könnte. Glück ist im Wesentlichen ein Nebenprodukt davon, dass wir das, was wir jetzt wollen, dem unterordnen, was wir letztendlich wollen. Opfer sind nicht der Weg des größten Widerstandes. Für jemanden, der spirituell und emotional tief mit einer Sache, einer Berufung oder dem Dienst an anderen verbunden ist, sind sie vielmehr der Weg des geringsten Widerstandes. Dass das Dienen Vorrang vor dem Ich hat, ist die Ethik aller großen Religionen und auch aller überdauernden Philosophien und Psychologieschulen. Albert Schweitzer sagte: Ich weiß nicht, was euer Schicksal sein wird. Doch eines weiß ich. Wahrhaft glücklich werden nur diejenigen von euch werden, die dienen wollten und es getan haben. Erst die Begeisterung über TQM und die Qualität. Dann war es die Befähigung. Heute ist es die Innovation. Was wird morgen kommen? Meiner Ansicht nach die Weisheit. Wenn es im Kern der Herzen und Seelen der Menschen und der Beziehungen in einer Organisation und ihrer Kultur keine Prinzipien gibt, kann man kein großes Vertrauen aufbauen. Und ohne einen hohen Vertrauensgrad ist keine Befähigung möglich. Wird die menschliche Urteilskraft durch Regeln ersetzt, kann man keine Atmosphäre erzeugen, in der Innovationen und Kreativität gedeihen. Es entsteht vielmehr eine heuchlerische Kultur. Ohne großes Vertrauen und gut ausgerichtete Strukturen und Systeme, die auf einem Überflussparadigma basieren, kann man kein TQM erreichen, keine Qualität. Meiner Meinung nach kann es gar nicht ausbleiben, dass auf das Informationszeitalter das Zeitalter der Weisheit folgt, wo die Essenz der Führung, das Führen, durch Dienen sein wird. Mir gefällt das Konzept des prinzipienzentrierten Unternehmens. Lässt es sich auch auf Städte und Gemeinden übertragen? Absolut. Man muss genug engagierte Leute zusammenbringen, die natürlichen und formalen Führer im Bildungswesen, in der Wirtschaft, in der Verwaltung und anderen Bereichen, aber auch Leute ohne formale Autorität, die über große moralische Autorität verfügen und denen viel an der Sache liegt. Sie alle müssen in den Prozess einbezogen werden, die Unternehmen und Familien in der ganzen Stadt oder Gemeinde, die sieben Wege und die vier Rollen zu lehren. So kann man erstaunlich viel erreichen. Wir haben das schon in unzähligen Städten und Gemeinden auf der ganzen Welt gemacht.